Herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Händler TV. Mein Name ist Frank TOP mit den neuesten Informationen zum Israel-Gaza-Krieg. Wie Sie vielleicht heute bereits erfahren haben, wurde eine UN-Resolution gekippt. Das heißt, im Großen und Ganzen waren die USA mit ihrem Veto dagegen und auch haben sich die Vertreter des Vereinigten Königreichs von Großbritannien auch dagegen entschieden. Sie haben es verworfen bzw. haben sich enthalten. Die Rede ist, dass der UN-Botschafter von Israel im Großen und Ganzen den Herrn Antonio Guterres kritisiert hat, weil er nach eigenen Angaben den Status der Hamas aufwertet und sagt, dass irgendwie es auch nicht nützlich wäre, da mehr zu intervenieren und auch von Vorteil wäre, eine Feuerpause einzulegen. Die USA schützen mit ihrem Veto ihren Verbündeten Israel. Beide lehnen nach eigenen Angaben einen Waffenstillstand ab, weil er nur der radikal-islamischen Hamas nutzen würde. Der USA-Vertreter, der UN-Botschafter Robert Wood, sagt, dass der Resolutionsentwurf nichts mit der Realität zu tun habe und vor Ort keine konkreten Fortschritte bringe. Ein Waffenstillstand würde nur die Saat für den nächsten Krieg legen. Nur um den geachtet werden die Leute da auch vertrieben und aus dem Süden nach Norden verwiesen. Der UN-Botschafter kritisiert, wie ich schon sagte, Antonio Guterres und lehnt eine Waffenruhe derzeit ab. Im Großen und Ganzen war sie da bis Freitag angelaufen. Es wurden Geiseln ausgetauscht, aber immer noch ohne großartigen Fortschritt in dieser Hinsicht. So gesehen sei der Aufruf Guterres eine Schande für seine Position und ein Armutszeugnis für die UNO. So Eli Cohen, der Außenminister, israelische Außenminister, der dort zugegen war. Das ist nicht der UN-Botschafter, aber auch ein Sondergesandter. Die Kämpfe gehen in Jabalia weiter fort und auch in Gaza-Stadt. In Deir al-Balah und Khan Yunis bewegen sich Truppenverlegungen, sodass die radikal-islamische Hamas sich gezwungen sieht, beim Grenzübergang Rafah mit den weiteren palästinensischen Flüchtlingen den Grenzübertritt zu wagen. Also Ägypten nimmt sie auf. Und so gesehen hat auch der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan, Israel scharf kritisiert und hat gesagt, dass das auf türkischem Boden zu keinen Angriffen auf die Hamas und auch andere türkische Staatsangehörige geben wird. Das ist also sein Status quo zu dieser Sache. Man sieht, dass die Türkei auch insgesamt nicht besonders mit Israel vermittelt in dieser Rolle. Die nehmen auch eine konservative Haltung ein. Eine konservativ-islamische Haltung, muss man ehrlich sagen. Ungeachtet dessen war Herr Erdogan in Deutschland gewesen und musste sich unangenehm Fragen stellen, wohingegen zur Bündnisverpflichtung angetretene Olaf Scholz sich dafür entschlossen hat, den israelischen Staat zu unterstützen und auch Finanzhilfen in die Region zu schicken. Ja, die Finanzhilfen, muss man ehrlich sagen, sind doppeldeutiger Art. Zum einen bekommt Israel finanzielle Unterstützung vom deutschen Staat. Zum anderen sind das EU-humanitäre Hilfsgelder, die auch zum Teil wegen des Kriegskonfliktes eingefroren sind. Und ja, die Kataris, also die Katarer, vermitteln in dieser Rolle. Sie sind der Hauptanstoßgeber der Gespräche zwischen Vermittlern der Hamas und den israelischen Vertretern, sodass der Gefangenenaustausch erst so in die Wiege geleitet worden ist. Das führt dazu, dass die Hamas sich weiter verlagert. Es wird vermutet, dass im Al-Skifa-Hospital sich Tunnel beherbergen, die auf irgendeine geheime Unterlage schließen lassen, was aber im Großen nicht bewiesen ist und auch nicht unzweifelbar scheine. Israel setzt derweil seine Bodenoffensive fort. Das World Food Program sagt, dass die Versorgung der Menschen in Gazastadt unhaltbar ist. Es gibt nicht genug Essen, die Menschen hungern, schrieb der Vizedirektor des WFP Karlskau auf X. Sein Team habe mehr als 1 Million Menschen erreicht, aber die Situation ist unhaltbar. Wir brauchen unsere Hilfsgüter und einen humanitären Waffenstillstand. Also ohne einen vernünftigen Waffenstillstand kommen auch keine Güter in den Bereich. Und die Güter werden von israelischer Seite zurückgehalten. Wo die UN vermittelt hat und das World Food Program angelaufen ist, ist nur ein Tanklastwagen gefahren. Die Tanklastwagen stünden da zu einer Menge von 20 Wagen bereit. Angelaufen sei jedoch wenig und der Treibstoff fehle da an der Stelle. Und Treibstoff ist für das Kochen wichtig, für die Elektrizität wichtig. Also da droht eine humanitäre Katastrophe. Es ist auch nicht abwegig zu sagen, dass die USA jetzt ihren Verbündeten Israel nicht beistünden, indem sie das Veto ablegen, weil sie eine Verpflichtung darin sehen und die Verpflichtung ist keiner schlechten Natur geschuldet, aber die Israelis müssen natürlich auch sich rechtfertigen, was sie da veranstalten in dem Gebiet. Das dürfte noch vielerlei Anlass zur Botschaft geben, sich im Konflikt einzusetzen. Wie gesagt, die Bodenoffensive rückt nach Norden vor und die Flüchtlinge führen da einen Kampf um Leben und Tod. Da kann man auch sich schwerlich daran gewöhnen und man muss auch ehrlich sagen, da ist Hilfe auch wahrscheinlich auch schwer machbar. Das liegt aber mehr an Israel und ihrer Führung, die das nicht zulässt. Und das verstößt vielleicht gegen ein UN-Völkerrecht oder irgendwelche Verordnungen in diesem Völkerrecht. Das muss man auch deutlich sagen, hier auch im Sinne des UN-Völkerrechts, als dass sich Israel hätte verteidigen dürfen auf einen militärischen Erstangriff, ist unstreitbar. Mit welchen Mitteln das geführt wird, lässt darauf schließen, dass der Krieg irgendwie ungewichtig verläuft und es auch Libanon auf den Plan ruft, um die dortige Hisbollah-Miliz sich in den Kampf einzusetzen. Und da werden Stellungen beschossen in Libanon. Auf Beirut wurde geschossen. Die Hisbollah beschießt mit Stinger-Raketen oder derweil anderen Provisions Hilfsgerät oder besser gesagt mit Waffen, also ich entschuldige mich. Ja, so mit provisorischen Waffen. Die haben auch nicht so ganz viele Waffen, muss man ehrlich sagen. Die werden finanziert vom Iran, der ihnen ein großer Geldgeber ist, und von Libanon. Ja, da geht eine Gefahr aus, ob sich Ägypten in den Krieg einschalten sollte. Da bin ich eher skeptisch. Die Ägypter halten sich eher jetzt als Vermittler in der Geschichte, in dem Krieg besser gesagt. Und die Libanesen, also die sind da ja auch gegen den Krieg, aber die Hisbollah-Miliz drängt auf eine Öffnung der Front, aber das ist noch schwer machbar, weil Libanon, wie man auf der Karte zu sehen und erkennen kann, im Norden grenzt. Und der Jemen, von wo aus die Houthi-Rebellen die 3 Schiffe angegriffen haben, wovon 2 unter Angaben israelische Schiffe wären und ein Schiff, die akkompagniert hat. Das Schiff war ein Kriegsschiff und hat auf die Drohnenangriffe der Houthi-Rebellen oder besser auch der Iraner, schwer zu sagen, wer dahinter steckt, auch dementsprechend reagiert, haben den Beschuss erwidert, sodass die Schiffe weder gekapert noch schwerwiegenderweise in Schaden genommen worden sind. Ja. So, das ist es an dieser Stelle dazu zu sagen. Und wie gesagt, drei Hisbollah-Kämpfer in Syrien durch israelische Drohne getötet. Ja, die verschanzen sich auf den Golanhöhen, von wo aus die beschossen werden von israelischer Seite. Auch wurden zwei israelische Soldaten verletzt, als sie bei einer misslungenen Geiselbefreiung tätig waren. Nach Angaben waren sie sogar schwer verwundet. Sie wollten Geiseln, die genommen worden sind, befreien. Die Aktion ging daneben und die israelischen Kämpfer haben Verluste erlitten bzw. wurden schwer verwundet. Die Geiseln nach Angaben der Hamas jedoch getötet. Zu Wort, Zitat Deutsch für tot erklärt. Also das heißt, da ist auch noch vieles im Argen, beziehungsweise da läuft sehr vieles in der organisatorisch-taktischen Komponente der israelischen Armee noch alles falsch oder sehr vieles falsch. Da kann man noch streitbar darüber diskutieren, was die Führung davor sich treibt und was die Führung da gewissenhaft an den Tag legt und von wo aus jetzt weitere Aktionen geplant werden. Ja, das ist es jetzt hier für den Moment. Ich wiederhole mich, Sie können zu uns Ihre MP3 schicken an ingo.deussen@gmail.com. Wir machen MP3 Snippets Exchange. Bitte nicht so viel über Lifestyle, wenn Sie uns kontaktieren oder mit uns MP3s tauschen wollen. Sie können das auch zum Verkauf anbieten. Wir überlassen Ihnen ein Zweitverwertungsrecht, wenn Sie Snippets kaufen. Sie können die Snippets verwerten. Wenn Sie wollen, schreiben wir Ihnen auch einen journalistischen Text im Sinne von einem Research-Programm oder auch ein journalistisches Beiwerk, was Sie ebenfalls unter Angaben, bitte wenden Sie sich dazu am besten an ingo.deussen@gmail.com, wo Sie sich informieren können, wie Sie das verarbeiten können und was Sie daraus zu sich zu Buche schlagen können. Wir betreiben hier beim EAC, bei dem International Assembly EAP, International Assembly Panel, eine Kommunikationsplattform für Leute, die ein wenig was verdienen wollen. Das ist kein Zwang, das ist alles freier Zugriff. Derweil noch, muss ich ehrlich sagen, aber das befindet sich schon hier sehr weit im Aufbau. Sie können da partizipieren, an Zoom-Meetings teilnehmen und von Workshops profitieren. Die Workshops werden dann auch dementsprechend angekündigt. Schauen Sie auch hierzu auf unserer Meetup-Page, die jetzt im Kommen ist. Da finden sich Gleichgesinnte, die ein wenig Geld verdienen wollen, auch alles ganz rechtens und alles wunderbar. Also das muss ich ehrlich sagen. Schauen Sie mal vorbei. Und wenn Sie Zugriff haben wollen auf unsere Snippets, ich kann Ihnen sie natürlich per CD brennen, das kostet Sie ein wenig, aber das ist hier im Preis inbegriffen von ungefähr 10 €, einem Mitschnitt von 14 Tagen. Von Snippets, wo Sie Zugriff erhalten auf unsere Informationsquellen. Unser Thema heute war Israel und der Gaza-Krieg, die UN-Resolution, die von den Staaten USA und den UK-Staaten bzw. von den Großbritannien an sich verworfen worden sind. Die Resolution wurde von Saudi-Arabien nicht eingebracht, sondern von den Vereinigten Arabischen Emiraten, nur damit Sie es wissen, dass an dieser Stelle verworfen worden ist im Sicherheitsrat der UN. Zum kurzer Wiederholung hat der israelische Außenminister Eli Cohen Guterres scharf angegriffen, der sich auf die Seite der Hamas gestellt hat. Im Libanon wurden Hisbollah-Milizen angegriffen zu der Grenze zu Libanon. Schiffe wurden angegriffen von den Kämpfern der Houthi-Rebellen und ein misslungener Geiselbefreiungsschlag ist daneben gegangen, beziehungsweise wurde vereitelt. Also wenn Sie weiter mit uns dranbleiben wollen, ich empfehle Ihnen eine Sendung zum späteren Verlauf zu einer anderen Nachricht. Wir bleiben auf dem Stand der Dinge, also bleiben Sie uns gesonnen. Wenn Sie Kontakte haben oder kontaktieren wollen, sei es Ihnen an dieser Stelle natürlich frei bleibend und Sie können mit organisatorischen Beipflichtungen oder organisatorischen Zusammenwirken an uns anraten, beziehungsweise wir können dann sprechen und des Weiteren sehen wir dann mehr, welche Synergieeffekte sich ergeben würden. Also wir sind im MP3-Tausch und MP3-Kauf von Nachrichten, Textprodukten und vielerlei mehr. Also wenn Sie ein AAP-Mitglied werden wollen, im Händler die Vorprogramme aufgezeichnet werden wollen und daraus sich partizipieren wollen, ist es Ihnen frei angeraten, sich zu melden. Ich danke Ihnen vielmals und verbleibe mit den besten Grüßen. Vielen Dank.